Ja, wir befinden uns in Bukarest. Die Verkehrsgeräusche, die ihr hört, das sind Geräusche von der Pankota-Straße, früher Silica-Straße. Und diese Straßen, die spielen eine Rolle in der Romantrilogie des Autors Mircea Cărtărescu, von dem ich hier drei Romane vor mir liegen habe. Der erste ist 2009 erschienen, Die Wissenden. Der zweite Teil dann zwei Jahre später. Der hieß Der Körper und der dritte Teil ist jetzt Ende letzten Jahres erschienen, Die Flügel. Auf Rumänisch im Original sind die schon 2007 abschließend erschienen, also der erste Teil da auch schon 1995, glaube ich. Ist also eine Romantrilogie, die über einen längeren Zeitraum entstanden ist. Der Autor ist sonst als Lyriker bekannt, also er hat in den späten 70er Jahren angefangen, erste Gedichte zu veröffentlichen. Und längere andere Texte meines Wissens erst später. Doch zurück zu den Verkehrsgeräuschen in der Silica-Straße, ehemals Pankota-Straße in Bukarest. Übrigens im nordöstlichen Bukarest, also nordöstlich des Zentrums. Und da sitzt nämlich der Ich-Erzähler des Romans, zumindest des ersten Romanteils, in einem Fenster. Datiert ist das ungefähr auf die frühen 70er Jahre, vielleicht 1972, 1971, und da sitzt der Ich-Erzähler in seinem Fenster und schaut auf die Straße, auf sein Viertel. Daraus kann ich euch einen kurzen Abschnitt vorlesen, der auch der Anfang des ersten Romanteils Die Wissenden ist. Bis zu der Zeit, als man auf der Straße gegenüber den Block hochzog und daher alles hinter Planken verschwand und die Luft nicht mehr zum Atmen war, schaute ich stets nächtelang durch das dreiteilige Panoramafenster meiner Wohnung an der Stefan-Zelmare-Chaussee auf Bukarest hinaus. In den Scheiben spiegelten sich gewöhnlich die wenigen gelblich schimmernden Schlafzimmermöbel, die Frisierkommode mit Toilettenspiegel, ein paar Pflanzen, Aloe und Asparagus in Tontöpfen auf dem Tisch. Der Kronleuchter mit seinen Glockenschirmen aus grünem Glas, von denen einer seit langem schon einen Sprung hatte. Tief hineingewölbt ins riesige Fenster wirkte das Gelbe des Zimmers noch gelber. Ich aber, ein spindeldürrer, kränklicher Junge, saß den ganzen Nachmittag im schäbigen Schlafanzug mit einer ausgeleierten Weste darüber auf dem Bettkasten der Couch und starrte pausenlos wie hypnotisiert mein Abbild im klaren Fensterglas an. Die Füße stützte ich auf den Heizkörper unter dem Fenster auf, so dass mir im Winter die Sohlen brannten und ich unterschwellig ein perverses Gemisch von Wohligkeit und Qual empfand. Mein Gesicht im gelben Spiegel, schmal wie eine Klinge, violett umrandete Augen. Die vereinzelt sprießenden Schnurrbarthaare ließen die Asymmetrie des Mundes, die eigentlich die Asymmetrie meines ganzen Gesichts war, noch deutlicher hervortreten. Hielte man auf einem Foto von mir die linke Gesichtshälfte verdeckt, so zeigte das Bild einen offenherzigen und willensstarken Jungen mit beinahe schönen Zügen. Die andere Hälfte jedoch überrascht und erschreckt den Betrachter. Das Auge ist hier tot, der Mund tragisch, die ganze Haut von Hoffnungslosigkeit überzogen wie von einem Ekzem. Ja, in dem Anfang, den ich gerade vorgelesen habe, da kommt ja dieses dreiteilige Panoramafenster vor, durch das der Ich-Erzähler auf die Straße blickt. Und dieses Panoramafenster spielt auch eine Rolle durch die ganze Trilogie durch und aber auch bei der Betitelung. Im rumänischen Original heißen die drei Bände nämlich Linker Flügel, Körper und Rechter Flügel. Und die verweisen damit auf die Fensterflügel einerseits und andererseits aber auch auf eine immer wieder im Roman auftauchende Metaphernserie, wo es um Schmetterlinge geht. Und im nachfolgenden Kapitel, im zweiten Kapitel des Buches, da werden diese Schmetterlinge in die Handlung eingeführt. Der Ich-Erzähler erinnert sich an Schmetterlinge auf Kondompackungen, die er in seiner Kindheit gefunden hat. Und später, da werden diese Schmetterlinge, die tauchen immer wieder auf. Es ist so ein mystisches Bild, so ein bisschen, was immer wieder auftaucht und was dann auch ein bisschen historisch, mythologisch erklärt wird. Das hat was mit der Geschichte der Mutter zu tun, die aus einem Dorf stammt, namens Tintava. Ich glaube, irgendwo im Süden von Rumänien, in der Provinz. Die Erinnerungen der Mutter des Ich-Erzählers nehmen auch einen großen Raum ein, über die ganze Trilogie verteilt. Die ganzen Romanteile sind überhaupt von dieser Erinnerung des Erzählers und von Träumen, aber auch von Träumen der einzelnen Romanfiguren erfüllt. einen kurzen Abschnitt aus vom Anfang noch, lese ich euch kurz vor, der dieses Dorf Tintawa betrifft. Ich war so alt wie sie damals, als ich zum ersten Mal nach Tintawa kam. Die Wege waren verschneit, in der Dorfmitte die Bodega, aus der Schnapsdämpfe drangen. Bauern in kaffeebraunen Winterjacken bildeten vereinzelte Farbflecke im Schnee. Sobald man ihnen näher kam, rochen sie nach Rauch und Knoblauch. Wir folgten unserem Weg und langten schließlich nach beträchtlicher Gehzeit vor Großvaters Haus an. Wir öffneten das geweißte Tor, betraten den Hof und stellten uns zwischen zwei Quittenbäumen auf. Der Hund, schwarz wie der Teufel und spindeldürr, veranstaltete ein wahnsinniges Knurren und Zähnefletschen, während er an der Kette seine Strecke auf- und abrannte. Für so viel anstrengenden Eifer wurde er jeweils zur Vesperzeit mit einer Handvoll Polenta-Kruste belohnt. Da trat Großvater unter die Haustür. Er ließ keine Freude erkennen. Der kräftige alte Mann hatte weiße Bartstoppeln im Gesicht und ebenso weißes Kurzhaar auf dem fast kahl geschorenen Schädel. Nur in der Mitte verlief ein dunkler Streifen. Das Haus leuchtete wie ein helles Ei auf den Flammen der Abendsonne. Die Geschichte des Dorfes Tintawa wird auch gleich zu Anfang erzählt. Und die Dorfbewohner kamen eigentlich woanders her, aus dem Süden vielleicht, aus Bulgarien. Und eine wesentliche Rolle bei der Vertreibung der Dorfbewohner von ihrem Herkunftsort spielt der Mohn. Eines Tages haben die Dorfbewohner nämlich Mohnkörner eingehandelt bei durchreisenden Zigeunern und das führte dann zu einem absoluten Chaos im Dorf. Die Dorfbewohner sind übereinander hergefallen, haben ihre Toten vernachlässigt auf dem Friedhof. Die Toten sind dann aufgestanden als Zombies und haben das Dorf angezündet. Das wird in einem sehr eindrucksvollen, horrormäßigen Kapitel erzählt, gleich zu Anfang. Die Kirche hält aber stand, also eine typische Balkan-Mythologie vielleicht, die ich auch öfters schon auf dem Balkan mal gehört habe. Aber zur Rettung kommen dann Engel vom Himmel herab, sie schneien herab und die Dämonen, die fliehen in den Brunnen des Dorfes. Und die Dorfbewohner fliehen aus dem dann abgebrannten Dorf aber in Richtung Donau. Und dort sehen sie einen großen gefrorenen Schmetterling im Eis der Donau, den sie ausgraben, aus dem Eis heraushacken und essen. Und schließlich gründen die Geflohenen dann in Rumänien ihren eigentlichen Ort Tintawa. Ja, die Geschichte mit dem Schmetterling aus dem Eis, die verweist auf eine sehr surreale, lyrische Tradition, auch speziell in der rumänischen Literatur. Mich hat das an ein Gedicht von Gelu Naum, einem rumänischen Lyriker, der in den 30er Jahren schon seine ersten Gedichte veröffentlicht hat, erinnert. Und von dem lese ich euch auch kurz was vor, weil das ein sehr großartiger Dichter war. Also wenn ihr euch ein Buch von Gelu Naum mal in die Hände fallen sollte, solltet ihr es sofort mitnehmen, einpacken. Das Gedicht heißt »Das erotische Pferd« und ist aus dem Jahr 1938. Lese den hinteren Teil des Gedichts vor. Die Finger suchen nach der Gurgel, holen sie ganz rasch heraus und deponieren sie neben einer Brotwurzel. Die Wurzel wächst sich aus zum Horizont und aus ihr quellen Riesenschmetterlinge, Millionen Schmetterlinge mit Flügeln groß wie Häuserflügel, Schmetterlinge, die imstande sind, Orkane zu entfesseln und auf der Flügelunterseite bemalt mit nächtlichen Dingen. Die großen Schmetterlinge, die den Schlaf bringen, indem sie heimliche Antennen in unsere Köpfe führen und die Träume darin aufsaugen. Schmetterlinge, welche uns wie wild geworden das Gesicht anfressen. Aus dem verkrampften Brustkorb holen sie sogleich flinke Totenmaskenhändchen hervor, die ihr Handwerk verstehen. Aus ihren Fingern fließt schon Gipsbrei, der sich wie eine weiße Wunde über das Gesicht ausbreitet, fließt abwärts, erfasst die Luft unter den Körpern und breitet überm Brustkorb sich so aus, dass nur die beiden Händchen frei bleiben, die fleißig um sich schlagen, während die Dickmilch in der Gipsmasse fließt, als flösse Salz auf Meereswellen. Jetzt sind die Schmetterlinge immense, regungslose Statuen und ziehen sich mit einem letzten Gruß zurück. Die Menschen klammern sich an ihre riesigen Flügel und lassen dabei ihre Schlafwolle wie eine große Überschwemmung aus den Armen fallen. Ich finde, über die ganze Romantrilogie wird diese Verwurzelung in den lyrischen Ursprüngen sowohl des Autors Mircea Cărtărescu, aber auch der rumänischen Literatur irgendwie spielt eine große Rolle, mehr noch als die geschichtlichen Themen, die innerhalb der Romantrilogie angesprochen werden, also die politische Geschichte Rumäniens und auch der 1989er Fernsehrevolution, wo Ceausescu schließlich vor laufender Kamera mitsamt seiner Frau erschossen werden. All das spielt im Roman eine Rolle, aber ich glaube, dass diese lyrische Tradition auch eine sehr große Rolle spielt für den Roman. Weiter geht es in der Handlung dann immer noch mit der Mutter und mit der Jugend der Mutter in den 50er Jahren, wo uns ein sehr kosmopolitisches Bukarest geschildert wird. Die Mutter zieht mit ihrer Schwester nach Bukarest, weg vom Dorf, weg von Tintava, und sie lernt da ein Varieté kennen, die Jazzmusik, und als 16-jähriges Mädchen geht sie in eine Lehre mit ihrer Schwester in eine Textilfabrik. Genauer gesagt sind sie 15 und 17 Jahre alt. Und über die Geschichte der Mutter wird ganz viel erzählt in diesem Roman. Also es fächert sich immer breiter auf. Da wird die Geschichte des Vaters erzählt und daran anknüpfend viele andere Romanfiguren. Und immer wieder wird die Mutter in der Erinnerung des Ich-Erzählers in der Küche aufgesucht, und es wird sich immer von Neuem erinnert an neue Episoden aus der Geschichte. Also vom Kriegsende in Bukarest, als die Geschwister nur mit Mühe und Not der Bombardierung entkommen konnten, und dann über die 50er und 60er Jahre in Bukarest. Und schließlich dann immer wieder zurückkehren zur Jugend des eigentlichen Ich-Erzählers in den 70er Jahren. Und dann kommt es auch immer, stößt es auch wieder auf die damalige Gegenwart in den späten 70er und 80er Jahren, als der Ich-Erzähler zu einer eigenen Sprache findet und auch immer wieder in seinen Bemühungen um das Schreiben. Und ja, also dann ist es vielleicht dann auch schon ein bisschen autobiografisch. Also der Ich-Erzähler ist eben ein Dichter, ein Schriftsteller, und es werden immer wieder auch diese Stapel von Manuskripten erwähnt, die er da anhäuft in seinem Zimmer, an der Heizung. Es kehrt immer wieder zu bestimmten Bildern zurück. Immer stärker werden auch Bewusstseinsvorgänge des Ich-Erzählers reflektiert. Also im rumänischen Original heißt die Romantrilogie Orbitor, zu Deutsch die Blendung, und immer stärker wird auch diese Perspektive des Romans, des Ich-Erzählers, der die Dinge sieht und in dem sich die Vorgänge spiegeln. Das wird immer stärker thematisiert, dieser Vorgang des Betrachtens und des Nacherzählens des Betrachteten, und auch immer stärker wird diese Körperlichkeit dieser Vorgänge betont. Und im dritten Teil der Romantrilogie, nachdem es stellenweise auch sehr mythologisch wird, es erinnert teilweise an Wladimir Sorokin, einen sowjetischen oder jetzt russischen Schriftsteller. Im dritten Teil wird dann immer stärker die Situation der späten 80er Jahre und schließlich der 89er Revolution thematisiert, und daraus lese ich noch einen kurzen Abschnitt vor aus dem dritten Teil, der Mitte. Freiheit, Freiheit, brüllten die 300 jungen Leute in der Kälte, der Dunkelheit und Trostlosigkeit der tiefen Talschlucht namens Viktoriastraße, als ohne jede Vorwarnung die beiden leichten Panzer die ersten Feuerstoße aus ihren Bordmaschinengewehren abgaben. Ihre jähen Flammen ließen einen Augenblick die chaotische Erregung der schweren Winterkleidung tragenden Leiber zu einem leichenfallen Gemälde erstarren. Blutleere Gespenster, glitzernde Augen, Münder so weit aufgerissen, dass man am Grunde des Gaumens das Zäpfchen sah. An die Kleider anderer sich krampfende Hände, Frauenmähnen aufgelöst in der umgebenden Luft, die sie in Brand steckten, wie in einem Kinosaal, der in Flammen aufgegangen ist, wie bei der Schlange vor einem Laden, wo man Fleisch gebracht hat. Ein Mädchen verlor das Bewusstsein und wurde auf den Bürgersteig geschleift. Ein beprillter Mann schrie aus Leibeskräften: Bleibt stehen, man schießt in die Luft. bis sich die jungen Menschen umgruppierten, einer von ihnen ein Bärtiger mit stierhafter Stirn, der bis dahin auch den Ton der Schreie und Lieder angegeben hatte, brüllte plötzlich rot angelaufen und heiser los: »Nur keine Bange, Ceausescu schießt nicht mehr lange«, ohne zu jener Zeit zu wissen, dass dies die stärkste, die belebendste, die am meisten Hoffnung gebende Losung jener Dezembertage bleiben würde. Bald war die große Gruppe erneut vereint, bot erneut den Schutzschildträgern die Stirn, hielt sich bei den Händen, fühlte sich erneut unbesiegbar, schrie einstimmig zigtausendmal den Soldaten ins Gesicht, die Kampfposition eingenommen hatten und drohend die Schlagstöcke schwangen. »Nur keine Bange, Ceausescu herrscht nicht mehr lange. Nur keine Bange, Ceausescu herrscht nicht mehr lange.« Waren nur eine Stunde zuvor, als Mircea sich den Demonstranten angeschlossen hatte, die Soldaten unbeteiligt dagestanden, ins Leere blickend, hatten sich darauf beschränkt, sich mit dem Schild gegen die Stöße der Verwegeneren zu verteidigen, schlugen sie nun erbarmungslos auf jeden ein, der näher kam, so dass sich zwischen ihnen und den Demonstranten ein Korridor von einigen Metern gebildet hatte. Auf der anderen Seite, seine rechte Hand schmerzhaft drückend, stand ein fast 2 Meter großer Hühne, barhäuptig, glatzköpfig und bärtig. Er hieß Karlin, und vor ihm schrie aus Leibskräften Florin, ein Typ, den er irgendwo schon mal gesehen hatte. »Komm, Alter, bravo, komm mit uns, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Warst du nicht beim Literaturkreis der Mond?« Und tatsächlich, von dort kannte er ihn. Vor einigen Jahren hatte ihn Hermann in die Chitomaguaranu-Straße geführt, in das letzte Stockwerk eines Gebäudes, das gefährlich erzitterte, so oft eine Straßenbahn die Steigung am Semischgio-Garten hinauffuhr. Dort hatte man eine Sitzung des Literaturkreises abgehalten und Mircea hatte die jungen Dichter kennengelernt, über die alle Welt sprach, ein paar Bengels in Blue Jeans, die sich die Dichtung reinlöffelten. Sarkastisch, ironisch und hirnverbrannt, die nicht ahnten, wie eifrig 2, 3 ihrer Kollegen alles in ihre Notizblöcke aufschrieben und mit versteckten Kassettenrekordern aufzeichneten, was dort in völliger innerer Freiheit besprochen wurde. »Wie lange noch, Katilina, wirst du erscheinen auf der ersten Seite der Friedhöfe?« Dann sah er noch Sandu, der ein Gedicht über Arschkriecher und Wichser vorgelesen hatte. Nino mit seinem erschreckenden »Man sieht die Erde«, »Nichts geschieht, dumm, dumm. Die Entwaffneten schlagen sich selber, mit der Faust eine Kugel in die Schläfe.« Cachtarescu, hochaufgeschossen und rothaarig, mit Bürstenfrisur, der die Alexandriner eines Epos über einen Diktator und eine Revolution hersagte. Mahdi mit den vollen Lippen und den traurigen Augen. Trajan mit den spitzen Schuhen und dem Musketierspitzbart, die ihn berühmt gemacht hatten. Er las etwas über 1000 Schlingen für 100 Hälse. Am Ende war einer, Gaius mit Namen, aufgestanden und hatte um die Erlaubnis gebeten, ebenfalls ein kurzes Gedicht vorzutragen, und als der Mentor, der berühmte Nichi, ihm dies mit seiner pergamentdünnen Stimme erlaubte, hatte der junge Mann in der Grabesstille nur das aufgesagt: »Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hunger zwingt.« Ja, ihr seht schon, man kann den Inhalt dieser Romantrilogie von Mircea Cachtarescu schwer zusammenfassen. Die ganze Romantrilogie besteht aus 9 Teilen und insgesamt 87 Kapiteln, ungefähr auf 1800 Seiten. Also es ist schwer zusammenzufassen und dennoch lohnt es sich, zumindest wenn man sich für experimentelle Literatur, für Sprachexperimente interessiert, dann kann ich das nur empfehlen. Mircea Cachtarescu, die Romantrilogie, bestehend aus dem ersten Romanteil Die Wissenden, zweiten Teil Der Körper und dem dritten Teil Die Flügel, erschienen im Tscholnay Verlag. Und ja, wenn ihr das irgendwo seht, dann besorgt es euch oder lest es in der Bibliothek durch. Es lohnt sich auf jeden Fall.